Willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Podcasts zum Sozialpraktikum der Marienschule Fulda. Nach dem ersten Tag Ihres Praktikums habe ich mich wieder mit Xaveria unterhalten. Und wir werden jetzt hören, ob sie ihre Erwartungen beziehungsweise ihre Ängste und ihre Vorstellungen, die sie schon im ersten Podcast geäußert hat, auch wirklich so stattgefunden haben. Also zur Zusammenfassung, du warst heute das erste Mal voll bei der Caritas. Ja. Erzähl mir doch mal, wie dein Tag war, also dein Tagesablauf und was passiert ist, als du da angekommen bist. Also, als ich da ankam, eigentlich war ja, das habe ich ja schon erzählt, dieser Uli wäre ja eigentlich für mich zuständig gewesen. Und ich kam da erstmal hin, bin da erstmal rein und habe mich ins Büro gestellt. Und da stand ich dann erstmal. Dann kamen so Menschen hin und her und ja, guten Morgen, ja, wer bist denn du? Die Praktikantin. FSJ? Nee. Sozialpraktikum. Wie lange bist du hier? 2 Wochen? 3 Wochen. 3 Wochen. Von welcher Schule kommst du? Marienschule. Ah ja, da hatten wir schon letzte Woche bei hier. Nee, das kann es Marianum gewesen sein. Ah ja, das kann sein, das kann sein. Also, die waren erstmal so ein bisschen überfordert, was sie mit mir machen sollen. Und dann hat mich diese eine, warte, vielleicht komme ich sogar auf den Namen. Ist die Karin? Ja, die Karin. Hat mich dann mit in die Küche genommen. Und da war das Bild, was ich dir schon mal beschrieben habe. Also ich kannte die Leute ja schon. Das heißt, die Menschen mit Behinderung, die kannte ich alle, das Personal nicht. Und Frühstücksszene. Versuchen wir dich mal irgendwie einzuordnen. Du kannst ja mal Brote schmieren. Gut, dann schmiere ich Brote. Da war auch noch eine andere Praktikantin, die kommt von der Logolandschule. Und die macht da 10 Wochen Praktikum, also die macht eine Ausbildung als Sozialhilfe. Und ja, die ist eigentlich ganz nett. Mein Tag ist irgendwie immer das gleiche. Der Ablauf ist so, wir essen. Nachdem sie essen, werden die frisch gemacht. Danach haben die Freizeit, dann essen sie wieder. Dann werden sie wieder frisch gemacht und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und was ich heute gemacht habe, wie schon gesagt, Brote geschmiert, die Brote verteilt, die können alle alleine essen, das heißt, sie müssen nicht gefüttert werden. Ja, was heißt alleine essen? Sie versuchen, das Essen zu ihrem Mund zu transportieren, wenn sie dann fähig sind, den Mund zuzukriegen oder die Zunge reinzunehmen. Was habe ich noch? Ich habe Geschichten vorgelesen aus 101 Nacht, aber das Problem ist dabei halt einfach, du weißt nicht, hören die zu? Verstehen die, was du sagst? Bringt es überhaupt etwas, dass du da irgendwie sitzt und liest, aber du liest einfach mal weiter, weil dir irgendeiner gesagt hat, ja, liest dir doch mal was vor. Ich hatte manchmal das Gefühl, die wissen nicht, was sie mit mir machen sollen, aber es kümmern sich alle echt lieb um mich. Ich muss jetzt aber auch so rückblickend sagen, es ist schon wirklich, als wäre der Tag noch nicht passiert. Ich bin damit noch nicht so ganz klar gekommen. Ach so, ja, und einer der Bewohner hatte Geburtstag, der Rudi, der ist 88 geworden. Und da haben die auch so ein bisschen mit ihm gefeiert und haben für den gesungen. Und der ist halt, Rudi ist schwerhörig und Rudi ist dement. Sehr, sehr stark dement. Also früher hat er ganz, ganz viel geraucht, wurde mir erzählt. Und er ist mittlerweile so dement, dass er vergessen hat zu rauchen. Und was kann ich noch über Rudi jetzt? Ach so, ja, Rudi hat sich gefreut, dass alle für ihn gesungen haben. Und man muss halt ihn wirklich anbrüllen, damit bei dem ein Ton ankommt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da komme ich mir auch manchmal ein bisschen blöd vor, um ehrlich zu sein, aber solange er sich dabei nicht blöd vorkommt, geht das. Und das habe ich. Aber das war eine echt süße Szene. Und zwar ist da eine Betreuerin, die Yvonne, und die hat Gitarre gespielt. Und die singt halt auch mit denen. Die versuchen ja natürlich, die Bewohner zu beschäftigen. Und all dieser Beschäftigung ist halt singen. Und da hat die mit dem zusammen gesungen und da hat die versucht, irgendwelche Lieder mit ihm zu singen, an die er noch Erinnerungen hat von früher. Und das war immer so ein bewegendes Bild, wie der da am Rollstuhl saß und der ist die ganze Zeit weggenickt und wollte schlafen und die Yvonne sitzt davor und versucht, ihn noch irgendwie mit diesem Lied zu erreichen. Also, es war eine echt starke Szene. Oh, und dann habe ich mit der Beate, mit der sollte ich dann, habe ich mir ein Buch angeguckt und Beate und Ute, das sind zwei Schwestern, die sind beide in diesem Heim. Und die haben ungefähr das mentale Alter einer Zweijährigen. Und auf jeden Fall habe ich mit der Beate, habe ich mir so ein Buch angeguckt, wo sie mit ihrer Schwester im Urlaub war. Und es war richtig süß, sie so durch. Und hat sie halt immer auf die Gesichter gezeigt. Ich so, ja, das bist du und das ist deine Schwester. Und irgendwann kam das Bild ihrer Schwester und hat sie so über das Bild gestreichen, und sie zu deiner Schwester lief. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte, ja. Und das war halt wirklich ein total bewegender Moment. Und man hat da wirklich viele bewegende Momente. Und man sich immer denkt, boah, krass, es ist wie eine andere Welt dort. Obwohl das einfach nur eine Abteilung in so einem großen Haus ist. Und ich weiß nicht, mir ging ständig so durch den Kopf, worüber wir so uns Gedanken machen in der Schule, worüber wir uns aufregen. Und wenn man das mal so nebeneinander stellt, es ist so krass. Ich war ja auch mit denen total oft auf Toilette, wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, meine total Hate-Aufgabe. Ich bin zwar nur dabei, ich muss noch nicht mehr viel machen, aber einfach das Mitgehen ist mir irgendwie so unangenehm, weil ich mir denke, wenn ich jetzt diese Person wäre und ich müsste jede Woche einen anderen Praktikanten zugucken lassen, wie man mir den Hintern abwischt, scheiße, wäre mir das unangenehm. Und die hatten da Verständnis für und meinten, ich kann auch weggehen, wenn ich irgendwas unangenehm finde. Und ich versuche das auch so respektvoll wie möglich alles zu behandeln, aber es tut mir auch einfach für die Leute leid. Ich weiß nicht, ob die das realisieren. Ich weiß eh nicht, was die so wirklich darüber denken. Weißt du, deren kompletten Denkweise ist doch komplett anders. Guck mal, der eine Typ da, ich nenne jetzt alle mal Typ und Typi, weil ich weiß nicht, ich kann sie auch mit Namen nennen, ist mir egal. Ich weiß nicht, bleib einfach mal bei Mann und Frau. Okay. Ich weiß nicht, ob es so angebracht ist, wenn wir jetzt die Namen hier nennen. Zwar kennt die niemand, aber... Ja, lass uns einfach. Okay, auf jeden Fall, der eine Mann da, der kann sogar laufen. Er ist aber wirklich ziemlich zurückgeblieben. Und als ich dabei war, wo der auf Toilette war, meinte die... Also die reden natürlich auch mit denen. Und dann meinte halt die eine Betreuerin so zu ihm, so, wir machen jetzt schnell fertig, dann kannst du zur Küchenhilfe. Ich guck sie so an. Dann meinte sie so, ja, der hat die Küchenhilfe sehr gerne. Und der steht also auf die Küchenhaushilfe. Das ist so eine kleine, süße Chinesin. Die ist wirklich ganz putzig. Aber einfach der Gedanke, das war so, oh, okay. Er steht auf die, oh, ja, in Ordnung. Da sind wir wieder beim Punkt, realisiert er das, dass er da jetzt nackt vor einer Praktikantin steht? Stört ihn das, weil er mich an dem Tag zum ersten Mal gesehen hat? Wenn es ihn stört, könnte er es auch schlecht äußern. Also er hätte es äußern können, aber er hat er nicht. Es ist aber auch so, dass die Menschen das, glaube ich, gewohnt sind, dass ständig irgendjemand dabei ist. Oh, und weil ich dir auch erzählen wollte. So, und zwar gibt es da eine Frau und die ist ziemlich temperamentvoll. Das klingt jetzt, ich weiß, komisch, aber es ist so. Die macht immer so ein Radau und auf jeden Fall, die hat zum Beispiel die Vorliebe, dass wenn sie auf Toilette ist, sie will immer, dass Musik läuft. Und da wurde mir erzählt, ja, da muss man nachts immer alle Stecker rausziehen, weil die sonst total die Party hier veranstalten würde. Und für dich ist das so, what? What? Okay, Party, okay, das, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sie nicht als Menschen ansehen könnte, aber wirklich ist es so unberechenbar, was die denken oder wie die denken oder ob sie was über dich denken. Also ja, ist mir schon klar, die haben ihre Meinung über die ganzen Menschen dort, aber trotzdem, das ist, aber die meisten von denen haben sich wirklich gefreut, wenn ich mit denen was gemacht habe, weil ich noch neu für die bin. Es waren sogar eins, zwei, die haben sich beschwert, wenn ich dann aufgestanden bin und was anderes machen sollte. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe mit einer ein Bilderbuch angeguckt und da ist halt so, finde das Objekt. Das heißt, in der Mitte ist so ein Bild mit irgendeiner Situation, es sind halt 1000 Gegenstände drauf und auf der rechten Seite ist halt so eine Spalte und da siehst du halt so 4 Objekte. Und da hat sie da drauf gezeigt und dann meinte ich, ja, das sind Bananen. Und da war auf dem Bild halt so eine Marktstraße. Und da habe ich die Bananen auf der Marktstraße gezeigt und meinte, guck mal, hier sind auch Bananen. Und das habe ich 3-4 Mal wiederholt und dann beim 5. Mal hat die selbst angefangen, dass die Dinger da wiedererkannt hat. Das war auch so ein Moment, wo du denkst, wow, das war auch wirklich ein wirklich berührender Moment. Aber ich weiß nicht, du kommst nach Hause und du realisierst das alles nicht. Haben die Betreuer da irgendwas gesagt, wie das für sie ist? Also haben sie auch genug Zeit, sich angemessen um die Menschen da zu kümmern? Also dass sie die auch immer beschäftigen können, dass sie auch mal die Zeit haben, ihnen was vorzulesen? Also es sind ja so in Schichten eingeteilt und es sind immer ungefähr 4 Leute da. Und was heißt aggerecht? Also eigentlich schon, dann liest einer was vor oder macht ein bisschen Musik mit denen oder die schalten einen Film ein oder die Leute gucken sich halt alleine Bilderbücher an. Es ist halt nicht, dass die Leute irgendwie anderweitig groß beschäftigt sind. Die sind ja eigentlich dafür da, sich um die Menschen zu kümmern. Das heißt, es ist eigentlich auch immer jemand da. Außerdem haben die immer irgendeinen Praktikanten da, habe ich mitbekommen. Also eigentlich immer mal, dass irgendjemand FSJ macht oder etc. etc. Und daher klappt das ganz gut. Wenn du jetzt überlegst, dass du da morgen wieder hin musst und die nächsten, also musst, darfst, und die nächsten 3 Wochen auch, was denkst du dann, wie fühlst du dich dann dabei? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, es war so furchtbar. Es war jetzt aber auch nicht, jetzt wenn ich so ganz ehrlich bin, nicht so wirklich, wie man sagt, es war Spaß. Es war einfach so, okay. Erinnerst du dich noch dran, was du gestern gesagt hast? Ja. Was davon hat sich jetzt bewahrheitet, beziehungsweise was davon hältst du jetzt im Nachhinein eher für einen dummen Gedanken? Also ich hatte ja eigentlich mal Angst darum, dass mir was passiert. Das war ein dummer Gedanke. Das hat Marie mir ins Gehirn gepflanzt übrigens. So, was? Ich hatte ja auch Angst, dass ich nicht mit denen kommunizieren kann. Das stimmt übrigens. Ich hatte meine Probleme, mit denen zu kommunizieren. Was aber, also einmal hat eine versucht, mir was zu vermitteln und ich habe es nicht gerafft, was die damit zeigen will. Aber dann hatten die relativ viel Geduld mit mir und haben gewartet, bis ich es endlich erraten habe. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man aufpasst, kriegt man das eigentlich hin. Es ist halt schwer, wenn die versuchen zu reden, da Wörter zu erschließen. Ich gebe echt mein Bestes und gebe denen dann immer Vorschläge, meinst du das Wort oder das Wort oder das Wort? Und die nicken oder schütteln den Kopf. Es klappt, aber schwer. Was hatte ich noch Angst, dass ich was falsch mache? Da gibt es nicht so viel falsch zu machen, weil ich, so das klingt, nicht viel mache, wo man was falsch machen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich wechsle denen die Windel und ich mache die zu locker oder zu fest oder what do I know, dann ja, aber es ist jetzt im Moment erstmal mein erster Tag gewesen und es ist auch erstmal meine erste Woche und ich glaube, es dauert, bis ich da irgendwas machen müsste, wo ich groß was falsch machen kann. Und ja, ich bin relativ froh, dass ich da ohne große Vorurteile dran gegangen bin, weil ich glaube, wenn man das macht, dann kann man es eigentlich gleich lassen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt so vor dem Körperkontakt zu den Leuten. Nicht, weil ich das gruselig fand, sondern weil ich Angst hatte, denen irgendwie ein blödes Gefühl zu vermitteln. Und da ist zum Beispiel eine Frau, die liebt es, Vergleiche zu ziehen. Sie findet zum Beispiel alle 5 Minuten raus, dass sie 2 Daumen hat. Und dann freut sie sich darüber. Oder sie hält sich die Hände, entdeckt, dass sie 2 Hände hat. Oder entdeckt, dass ich eine Nase habe und sie auch. Und sie hat halt so ein Armband und da steht ihr Name drauf. Und sie ist sehr stolz auf dieses Armband. Und da hat sie mir heute dieses Armband nochmal gezeigt. Es hat sie mir zwar schon vor ein paar Wochen gezeigt, aber gut. Sie hat mir das Armband gezeigt und hat sich halt darüber gefreut. Und später saß ich mit ihr am Tisch und wir haben uns das Bilderbuch angeguckt und hat sie wieder mir ihr Armband gezeigt und dann guckt sie an meinen Arm und hat halt meinen Armreif entdeckt, den ich auch gerade trage. Und da hat sie halt mit ihrer Hand danach gegriffen und hat meinen Arm zu ihrem Arm genommen. Jetzt nicht irgendwie aggressiv, aber im ersten Moment hat dann das so ein bisschen gezuckt. Jetzt nicht, dass ich zurückgezogen habe, aber es war so ein komischer Moment. Und dann im Nachhinein auch so, keine Ahnung, es war doch ein ziemlich krasser Moment. Wo man wirklich erstmal so begreift, das ist jetzt hier wirklich und es ist auch eine ganz normale Person und sie würde jetzt nicht den Arm abkauen. Ich kann verstehen, wenn Menschen das denken würden, wenn die es zuerst sehen. Als ich meinen Eltern von meinem Tag erzählt habe, die gucken mich auch alle so voll an, so total betrübt und so, ja, es ist schon hart, aber wenn man dort ist, es klingt jetzt blöd, aber es ist gar nicht mal so hart, weil den Menschen dort geht's gut und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass auch wenn es ihnen eigentlich, wenn sie eingeschränkt sind, schränkt sie das, glaube ich, nicht in ihrer Zufriedenheit ein. Kannst du jetzt nach einem Tag schon sagen, ob es die richtige Entscheidung war, da dein Sozialpraktikum zu machen? Nein, ich glaube nicht. Ich will jetzt nicht sagen, es war falsch, aber ich weiß noch nicht, ob ich sicher genug damit bin, dass ich sagen würde, ja, es ist richtig. Was glaubst du, kommt in den nächsten Wochen noch auf dich zu? Also, kannst du irgendwie... Ich sehe ihren Gesichtsausdruck, deswegen lache ich gerade. Kannst du irgendwie einschätzen, was du da vielleicht mitnehmen könntest? Also ich hatte heute kurzzeitig die Angst, dass es jetzt jeden Tag das Gleiche wird und jeden Tag das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche und dass diese 3 Wochen ich mich da durchquälen muss. Ich hoffe, dass ich was so grundsätzlich für mein Leben mitnehmen kann im Sinne von, wie ich schon gesagt habe, wenn ich so verglichen habe, was man sich alles für Situationen und Probleme aufbauscht in unserem First-Worlds-Leben und das vergleiche mit dort, dann ist das echt krass. Ich hoffe, ich kann was von der Welt, die ich dort erlebe, mit auf meine Welt sozusagen übertragen. Zum Schluss, den Tag vielleicht in einem Satz zusammengefasst. Geht das? Den Tag in einem Satz zusammengefasst. Oder vielleicht auch einem Wort. Größere Herausforderung. Ich befürchte, es ist mir nicht möglich, weil dieser Tag wirklich sehr facettenreich war und mir viel gezeigt hat. Und ich glaube, ich würde dem nicht würdig werden, wenn ich das nur in einem Wort versuche. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen davon zu erzählen, was dir heute passiert ist. Gerne.